Kundgabennummer 963 vom 13.06.1939. Weissagungen der Propheten. Wiederkunft Christi. In der Wiederkunft des Herrn auf Erden erfüllen sich die Weissagungen aller Propheten. Denn es steht geschrieben, dass die Menschheit seines Willens nicht achtet. Es steht aber auch geschrieben, dass ihm dienen werden etliche und dass der Herr zu diesen kommen und sie stärken werde in Zeiten der Not. Dass er den Seinen geben wird das Brot des Himmels und dass er mit ihnen das Abendmahl halten will, so sie ihn nur lieben und seine Gebote halten. Und dass jene seine Stimme vernehmen werden, dass er also bei ihnen sein wird, noch in ihrem Erdendasein, und dass er auf Erden wandelt, mitten unter den Seinen. Und es wollen die Menschen diese Weissagungen nicht wörtlich nehmen, und sie suchen zu entkräften die Worte des Herrn. Sie sind es, die den Worten sowohl eine andere Form als auch einen anderen Sinn gegeben haben und nun diesen also umgestalteten Worten keinen vollen Glauben schenken. Und so wähnet ihr Menschen ihn weit entfernt, den ihr doch in nächster Nähe habt. Ihr vernehmet die Stimme nicht mehr, und es ist euer ganzes Denken und Fühlen abgewandt vom Göttlichen. Und daher leget ihr den Prophezeiungen keinen Wert bei. Sehet, wenn ihr selbst nicht wisset, dass der Herr euch mit seiner Anwesenheit beglückt, wenn ihr nicht glauben möget, dass er euch so liebt und aus dieser Liebe heraus wieder den Weg zu den Menschen nimmt, so werdet ihr auch kaum das endlose Glück seiner Wiederkunft auf Erden fassen können. Ihr werdet nur immer das irdische Leben sehen, nicht aber die geistigen Strömungen beachten, die euch sichtlich kundgeben, dass der Herr weilet unter den Seinen. Er nimmt gleichsam teil an jedem Geschehen. Und es ist die Nähe des Herrn leicht spürbar für die Erdenkinder, die ihn durch Werke der Liebe schon im Herzen tragen. Denn ihnen wird der Sinn der Prophezeiungen plötzlich klar werden, wie sich nun Wort für Wort erfüllet die Schrift. Amen.